und davor das monumentale Rilke-Fragment von N.J. Schneider. So lose im Raum. Es verwendet neben dem Rilke-Text den Roman Schlafes Bruder von Robert Schneider als literarische sowie Johann Sebastian Bachs Kantate Ich will den Kreuzstab gerne tragen als musikalische Vorlage. Wir hören eine Aufnahme aus der Münchner Kirche St. Ursula von 1996 mit dem Orpheus-Kammerchor und dem Luzerner Knabenchor, außerdem einem Instrumentalensemble um Organist Harald Feller. Sprecher ist Robert Schneider und die Leitung hat Gerd Gugelhör. mein Bruder, der du bist im Himmel der Erde, leiser gehe dein Name. Dein Reich sterbe, dein Wille vergehe, in Kalkutta und auf griechischen Stränden. Unseren täglichen Schmerz lass uns heute, vergib deinem Herzen, dass auch wir dir vergeben, und führe uns nach den Wegen der Irre, dass wir erlöst werden von deiner Straße, mein Bruder, denn alle Unworte doch bist du. Das ist die Geschichte des Musikers Johannes Elias Alder, der 22-jährig sein Leben zu Tode brachte, nachdem er beschlossen hatte, nicht mehr zu schlafen. Denn er war in unsägliche und darum unglückliche Liebe zu seiner Cousine Elsbeth entbrannt und seit jener Zeit nicht länger willens, auch nur einen Augenblick lang zu ruhen, bis dass er das Geheimnis der Unmöglichkeit seines Liebens zugrunde geforscht hätte. Tapfer hielt er bis zu seinem unglaublichen Ende bei sich, dass die Zeit des Schlafs Verschwendung und folglich Sünde sei, ihm dereinst im Fegefeuer aufgerechnet werde, denn im Schlaf sei man tot, jedenfalls lebe man nicht wirklich. Nicht von ungefähr verglich er ein altes Wort Schlaf und Tod mit Brüdern. Wie, dachte er, könne ein Mann reinen Herzens behaupten, er liebe sein Weib ein Leben lang und tue dies nur über des Tags und dann vielleicht nur über die Dauer eines Gedankens. Das könne nicht von Wahrheit zeugen, denn wer schlafe, liebe nicht. So dachte Johannes Elias Alder, und sein spektakulärer Tod war der letzte Tribut dieser Liebe. Die Welt dieses Menschen, den Lauf seines elenden Lebens, wollen wir beschreiben. Als uns das bestürzende Schicksal des Johannes Elias Alder zu Ohren kam, da wurden wir still und dachten. Welch prachtvolle Menschen, Philosophen, Denker, Dichter, Bildner, Musiker muss diese Welt verloren haben, nur weil es ihnen nicht gegönnt war, ihr genuines Handwerk zu erlernen. Und wir spannen fort, dass Sokrates nicht der höchste Denker, Jesus nicht der größte Liebende, Leonardo nicht der trefflichste Bildner sein konnten, dass vollends andere Namen den Gang dieser Welt bestimmt hätten. Da trauerten wir um diese Unbekannten, diese geborenen und doch zeitlebens ungeborenen Menschen. Johannes Elias Alder war einer von diesen. Thank you. Dann erging die Reihe an ihn. Der Generalvikar setzte das Buch auf, legte die Daumen auf die Stirnseite, ließ es auseinanderklappen, schwieg eine Zeit und sprach dann mit theatraler Stimme: Kandidatus Alda hat über das Lied »Komm, o Tod, du schlafes Bruder« zu extemporieren. Als da sind eine Choralbearbeitung Pedal und Manualita in 1, ein Präludium und eine dreistimmige Fuga nach alter Setzweise. Elias schnellte in die Höhe, wie es just seine Vorgänger getan hatten, weil er meinte, es gehöre zur Pflicht des Eleven. Er tat auch eine Kniebeuge, ging dann aber nicht in Richtung Orgelempore, sondern zu Friedrich fürchte Gott Bruno Golder, der zuvorderst in der Epistelseite saß und aufgeregt am Schnurrbart zwirbelte. »Ich kenne die Melodie dieses Kirchenliedes nicht«, flüsterte ihm Elias aufgewühlt ins Ohr. »Ja, man muss es mir vorspielen, dann erst vermag ich zu extromini, extrompri, extroministrieren.« Goller erhob sich blamiert aus der Bank, tat eine Kniebeuge und schlich sich zum Generalvikar, der eben auf seinem geschnitzten Chorstuhl wieder Platz genommen hatte. Es entstand eine Unruhe unter den Zuhörern und etliche Weibsbilder tuschelten einander in die Ohren, reckten die Hälse und guckten neugierig nach dem barfüßig dastehenden Mann. Goller besprach sich mit dem Generalvikar, dieser trat zum Ambo und ließ verlauten, das Fest müsse für einige Augenblicke unterbrochen werden. Begründete dies in Gollers abschätzigen Worten, wonach der Kandidatus Alder aus einem gottverlassenen Flecken des Landes komme, von einfacher Lebensart sei, die Orgel von Feldberg je weder gesehen noch gespielt habe und sich darum zuvorderst einspielen müsse, in Summe jedoch ein überaus kurioses Naturgenie besitze, weshalb man ihn hierher eingeladen und weshalb man es verantworten dürfe, und so weiter und so fort. Daraufhin verließen einige Herrschaften den Dom, sich die Zeit mit Tabakrauchen zu vertreiben, andere wiederum, vornehmlich die Gäste aus dem Liechtensteinischen, packten Wurst- und Selleriebrote aus ihren Taschen und stopften die Wegzehrung pietätlos in ihre Mäuler. Die Damen höheren Standes schnäbelten gelangweilt an saftigen Erdbeeren. In der Zwischenzeit war Goller mit dem Elias die Empore hinaufgestiegen und dort legte er ihm die Funktion der Register in übertriebener Eile klanglich dar, schlug den zu improvisierenden Choral im Orgelbuch auf und tippte die Melodie im allerleisesten Salezional an. Als es im Dom wiederum still geworden war, brütete Elias noch immer über die Worte dieses Liedes, denn Melodie und Worte hatten ihn vom ersten Moment an gefangen genommen. Komm, o Tod, du schlafes Bruder, komm und führe mich nur fort. Löse meines Schiffleins Ruder, bringe mich an sichern Port. Es mag, wer da will, dich scheuen, du kannst mich vielmehr erfreuen, denn durch dich komm ich herein zu dem schönsten Jesulein. Die beiden Kerle an den Bälgen zogen noch mitleidige Fratzen bezüglich Elias äußerer Erscheinung, da donnerte ein so gewaltiger Fortissimo-Lauf von der Tiefe der Tastatur in die Höhe, dass sie meinten, die Orgel breche auseinander. Der Lauf riss ab, Elias schöpfte Atem und setzte zu einem noch gewaltigeren Fortissimo an, dieses Mal in Kombination mit einer brüllend hinabstürzenden Pedalbasslinie. Und als er zum dritten Mal Atem geschöpft, ließ er das Figurenwerk abermals aufbrausen, wobei er die Basslinie auf die Hälfte des vorigen Wertes diminuierte, also mit einer nahezu unmöglichen Fußgeschwindigkeit über das Pedal hinwegfegte. Der Lauf endete in einer schmerzverrissenen Harmonisierung der beiden ersten Takte des Chorals. Dann würgte der Organist die Musik derart unmotiviert ab, als seien ihm plötzlich die Hände vom Manual gerutscht. Elias atmete die unerhört spannungsgeladene Zäsur, griff siebenstimmig in die Tasten, spielte den Choral bis zum dritten Takt, riss ab, atmete und das alles über die Dauer von mehr als 5 Minuten. Die Kerle an den Bälgen hatten große Not, die Luft gleichmäßig in den Bälgen zu halten, und von ihren krebsroten Backen rann der Schweiß, und wir glauben, dass es der Angstschweiß war, denn Ungewöhnliches geschah auch im plötzlich totenstillen Kirchenschiff. Gollas Karpfenmaul stand speerweit offen, die 4 kalkweißen Professoren trauten ihren Ohren nicht und viele der Anwesenden wandten ihre noch vollen Brotmäuler nach der Empore, stierten auf den erleuchteten Pfeifenprospekt und vergaßen darüber das Schlucken ganz. Nach diesem irrsinnigen Beginnen, diesen Kaskaden unglaublicher Verzweiflung, schien die Musik zu erlöschen, wenngleich der Zorn hier und da wieder aufflackerte und ein bizarres Feuer aus noch nie gehörten Harmonien entfachte. Elias ließ eine Registerkombination nach der anderen zurückspringen, die Klänge wurden immer weicher und schließlich versank die Musik in einem sinistren, lang umspielten und kaum zu identifizierenden Moll. Er spielte nun schon länger denn eine halbe Stunde, aber ein Ende war nicht abzusehen. Doch aus dem breiten, dunklen Chaos regten sich allmählich versöhnlichere Stimmen. Denn Melodien folgten andere Melodien, duftig und weich wie das im Frühlingswind wogende Gras. Und diesen Melodien folgten wiederum neue Melodien. Es waren Elsbeths Melodien. Und Elsbeths Melodien folgte die Melodie des Chorals, der Choral aber war der Tod, und so entstand ein Reigen, ein ephemeres Auf und Nieder immer neuer musikalischer Gedanken. Die Musik wechselte in einen ungeraden Takt, fiel zurück und wechselte abermals, und an der Leichtfüßigkeit der immer neu hinzutretenden Stimmen durfte man erahnen, dass Elias nicht mehr von dieser Welt erzählte. Der Mensch war aus dem Chaos aufgestanden, das Gewicht der Erde zerrte ihn nicht länger nieder. Die Natur wurde Musik. Jene geheimnisvollen Novembertage, wo der Nebel vom Rheintalischen auf und niederschwappte in den Weiler Hof, wo seine Heimat war. Wie der Nebel in den Wäldern gefror, eisige Fäden von den Zweigen zog und die Rinde der Tannen mit Raureif beschlug. Wie sich Mond und Sonne gegenüberstanden, der Mond eine zerbrochene Hostie, die Sonne die Wange der Mutter. Der Schein des ersten Feuers wurde Musik, die Farben der Eschberger Kirchenfenster, wie sie im Ostchor plötzlich zu leuchten anfingen, die Leiber der Schreienden, die sich ineinander pressten und ineinander keilten. Die nächtliche Episode wurde Musik, worin er sich einmal ins schwarze Gras noch schwacher Bergbünden gelegt hatte, wie er Arme und Beine weit gespreizt hielt, die Finger ins Gras gekrampft, als müsste er sich festhalten an dieser großen, runden, schönen Welt. Und Elsbeth wurde Musik, Elsbeth. Die Farbe, der Geruch ihres laubgelben Haares, der kaum merkliche Gehfehler, das Lachen ihrer dunklen Stimme, die runden, so lebendigen Augen, die Knollennase, das blaue Kleid mit dem großen Karomuster, wie Elsbeth behutsam durchs Gras schritt, auf das sie kein Gänseblümchen zertrete, und wie sie mit kleinen Händen die Schnorre einer Kuh streichelte, Zwiesprache mit ihr hielt und heimlich den Säuen Apfelrinde zuwarf. Während er diese Gedanken in die anrührendste Musik setzte, die jemals in Feldberg gehört worden war, vernahm er auf einmal Elsbeths Herzschlagen wieder. Und er wurde unruhig, dieser Rhythmus könnte verloren gehen, aber der Rhythmus blieb und verschmolz mit dem seines eigenen Herzens, und es geschah, dass Elias wieder liebte. Als er das Fugenthema mit vollem Prinzipalchor vorgestellt hatte, schrie der dritte der vier kalkweißen Professoren plötzlich laut auf. »Das ist unmöglich, das ist nicht möglich«, schrie er und konnte nur mit brutaler Kraft wieder in die Sitzbank gezwungen werden. Denn das Fugenthema war von einer so gigantischen Erfindungskunst und Länge, dass man glauben musste, auf der Empore gehe es mit übernatürlichen Dingen zu. Die Fuga des Elias Alder glich einem riesigen, sich schnell dahinwälzenden Wasser, das stets größer und voller wird und schließlich in der Ewigkeit des Meers endet. Goller, der sich um keinen Preis in Trance hatte verbringen lassen, wenngleich er sich immer wieder in den Unterarm kneifen musste, zählte nun schon die achte Themendurchführung in einem kontrapunktischen Strickwerk von insgesamt 7 sich frei bewegenden Stimmen. Und Goller verfluchte seinen alten Lehrmeister, den hochberühmten Kantor Rheinberger, der ihn einst gelehrt hatte, dass eine Fuga nicht mehr als 5 Stimmen ausweisen dürfe, ansonsten sie ein zu akkordisches Gefälle erhalte, die einzelnen Linien nicht mehr transparent erschienen. Welch ein Schwachkopf seid ihr gewesen, Meister Rheinberger, grollte Goller in sich hinein und riss sich ein Haar aus dem Zwirbelschnurrbart heraus. Als die Musik eine nicht mehr zu fassende Kompliziertheit erreichte und sie sich überdies ins stärkste Fortissimo gewälzt hatte, schien das Ende der Fuga nahe. Allein Elias konnte nicht endigen. Weil aber ein überlautes Fortissimo mit der Zeit doch seine monumentale Wirkung verliert, suchte er die Empfindung der strahlenden Lautheit dadurch zu vermehren, indem er den Satz in immer höhere Tonlagen führte, Akkordverbindungen ersann, die selbst leise gespielt wie ein unerklärliches Forte klingen. Am Punkt der äußersten Unmöglichkeit riss er das ganze Geflecht auseinander, wie er es zu Beginn seines Spiels getan hatte, und davon entstand eine schockwirkende Zäsur gleich einem riesigen Loch, in dessen bodenlose Schwärze alles hinabstürzt. Der Hall des abgerissenen Akkordes war noch nicht verklungen, da erstrahlte der Choral »Komm, o Tod, du schlafes Bruder«, und weil Elias mit seinen Füßen und Fingern nicht mehr in der Lage war, die achte Stimme einzuflechten, hob er selbst zu singen an, und mit geschwollener Brust imitierte er eine 8 Fuß hohe Orgelpfeife, wob die Melodie in langen Notenwerten in das Stimmengeflecht hinein, während die beiden Füße den Choral kanonisch und in verkürzten Notenwerten ausführten, die beiden Hände jedoch das Fugenthema mit unsäglicher Kunst eng führten und gleichzeitig auch noch umkehrten, dann war Stille. Nur das heftige Schnauben der beiden Kerle an den Blasebälgen war noch deutlich zu hören, denn Elias hatte sie bis an den Rand der Erschöpfung getrieben. »So viel Luft wie dieser«, zetterte einer von ihnen im Nachhinein, »verbraucht Gollern ein ganzes Jahr nicht.« Thank you. So lose im Raum. Rilke-Fragment für Knabenstimmen, gemischten Chor, Orgel und Instrumente von N.J. Schneider. Vier Visionen zum Roman Schlafes Bruder mit Zwischentexten von und mit Robert Schneider, der gesprochen hat in dieser Aufnahme. Gerd Gugelhöer leitete den Orpheus-Kammerchor, den Luzerner Knabenchor sowie ein Instrumentalensemble um Organist Harald Feller. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit einem Kammermusikzyklus von Klaus Treuheit. Cello Catanese, verschärfte Musik für Violen und Cembalo bzw. Klavier. Hier sind damit die Streicher Charlotte Walterspiel und Gunther Pretzel sowie an den Tasteninstrumenten der Komponist Klaus Treuheit. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Cello Catanese, verschärfte Musik für Violen und Cembalo bzw. Klavier von Klaus Treuheit, der auch die Partien der Tasteninstrumente übernommen hat hier in dieser Aufnahme. Mit ihm musiziert haben Charlotte Walterspiel und Gunther Pretzel.